Japanische Tellerwäsche, pyromanische neue Löcher. Schickt man mit der Faktenfischer, bringt man mit der Phrasenfischer. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Hey, du Kommunisten, jeder soll verlegen.